mit Sibylle Salewski. Heute bis zum rasenden Stillstand, Beschleunigung und Entfremdung als Schlüsselbegriffe einer neuen Sozialkritik von Hartmut Rosa. Wenn wir telefonieren, dann surfen wir gleichzeitig meistens auch noch im Internet. In der U-Bahn checken wir E-Mails auf unseren Smartphones oder wir versuchen an einem einzigen Tag Vollzeit im Büro zu arbeiten, die Kinder vom Kindergarten abzuholen, Turnschuhe einzukaufen, die Wäsche zu waschen und abends auch noch mit Freunden zu essen. Viele von uns, und ich muss gestehen, dazu gehöre ich auch, packen so viel es nur irgendwie geht in unser Leben, nur um dann missmutig zu sein, dass wir doch ach zu wenig Zeit haben und alles ständig schneller gehen muss. Wir erhöhen, so nennt das der Soziologe Hartmut Rosa, die Handlungsepisoden pro Zeiteinheit in unserem Leben. Darum geht es in Hartmut Rosas Vortrag, in dem er auch erklärt, warum es Gesellschaften wie der unseren eingeschrieben ist, sich ständig beschleunigen zu müssen, um stabil zu bleiben. Das Ergebnis? Wir fühlen uns entfremdet. Hartmut Rosa ist Professor für Soziologie an der Universität Jena. Er ist 45 Jahre alt. Den folgenden Vortrag hat er am 16. Juni 2010 im Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Die Veranstaltung war eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologie der Universität Potsdam. Hören Sie nun bis zum rasenden Stillstand Beschleunigung und Entfremdung als Schlüsselbegriffe einer neuen Sozialkritik von Hartmut Rosa. Es ist in der Tat so, dass mich im Moment meine Bemühungen, aber auch die meiner Kollegen, ein bisschen darauf gerichtet sind, noch einmal zu sagen, dass Soziologie immer auch kritische Gesellschaftswissenschaft war. Ich glaube, gemeinsam mit meinen Kollegen Dörre und Lessenich, dass Gesellschaftskritik eine wesentliche Funktion soziologischen Arbeitens ist von Anfang an. Und natürlich ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, worauf die basieren soll. Und der Vorschlag, den ich Ihnen heute unterbreiten soll, geht durchaus über das Buch hinaus oder auch ein bisschen von dem Buch weg, jedenfalls von dem Beschleunigungsbuch, stärker in eine Richtung zu sagen, also Beschleunigung auch verstanden als Ausgangspunkt normativer Analysen und dann Entfremdung nicht als Gegenbegriff zur Beschleunigung, sondern als eine zentrale Kategorie für die Diagnose von Pathologien, von Fehlentwicklungen gesellschaftlicher Art. Ich möchte im Folgenden das gerne Ihnen in 5 Schritten nahe bringen. Der erste Schritt soll sich noch einmal mit der Frage beschäftigen oder soll Ihnen plausibilisieren, wieso ich glaube, dass Zeitnormen interessant sind und zwar interessant für beides, sowohl für die soziologische Analyse, für Zeitdiagnosen sozusagen, und gleichzeitig aber auch für Kritik, also Zeitverhältnisse als Ausgangspunkt soziologischer oder kritischer Gesellschaftstheorie sogar. Sie wissen, dass man mit Habermas zum Beispiel auf Tradition der kritischen Theorie eine Kritik der Produktions- oder Tauschverhältnisse anstreben kann oder dann mit Habermas eine Kritik der Verständigungsverhältnisse oder mit Honneth eine Kritik der Anerkennungsverhältnisse und stattdessen möchte ich vorschlagen, eine Kritik der Zeitverhältnisse zu verfolgen, nicht als Gegenprogramm, sondern als Komplementärprogramm. Ich glaube, dass man, wenn man so vorgeht, auch wichtige Einsichten gewinnt über Veränderungen in den Kommunikationsverhältnissen und den Anerkennungsverhältnissen. Der erste Schritt ist, warum sind Zeitnormen wichtig für soziale Analyse und für kritische Theorie? Zweitens, möchte ich die beiden Schlüsselbegriffe entfalten. Im zweiten Schritt den Beschleunigungsbegriff. Also was soll soziale Beschleunigung heißen? Das ist noch einmal sozusagen die Kernelemente des Beschleunigungsbuches. Der dritte Begriff dann, was ist Entfremdung? Das habe ich bisher noch nicht wirklich systematisch in irgendwelchen Schriften oder Büchern gemacht. Das soll mein nächster Versuch sein, wobei ich ganz am Schluss auch noch etwas darüber sagen werde, was denn eigentlich dann das Gegenteil von Entfremdung ist. Wenn man sagt, Entfremdung ist das, was zu kritisieren ist, dann muss man irgendeine Idee davon haben, was dann nicht Entfremdung ist, das andere der Entfremdung. Und das ist notorisch schwierig, das ist so schwierig, dass der Entfremdungsbegriff fast aufgegeben wurde sowohl in der Sozialphilosophie als auch in den kritischen Gesellschaftstheorien, weil man eben gesagt hat, wir können nicht einfach irgendwelche Essenzen oder eine Natur des Menschen oder so annehmen. Und mein Vorschlag möchte ich am Ende ganz kurz andeuten, was man da entgegensetzen könnte. Dann möchte ich das verbinden zu einer Zeitdiagnose. Also wenn man Beschleunigung sozusagen als analytischen Kernbegriff für das, was Moderne heißt, was Modernisierung bedeutet, verwendet und Entfremdung als den Schlüsselbegriff für die Diagnose kritischer Entwicklungen, problematischer Entwicklungen. Und dann kann man mit Hilfe dieser beiden Begriffe eine Diagnose von Fehlentwicklungen der gegenwärtigen Gesellschaft versuchen. Und das möchte ich in den ganz kurzen Umrissen darstellen, nicht in allen Bestandteilen, aber in ein paar wesentlichen. Und dann, wie gesagt, ganz am Schluss etwas versuchen, was meine nächste Arbeit sein soll, nämlich etwas sozusagen ein bisschen positiver zu enden, weil ich habe ein notorisches Problem, dass alle meine Diagnosen immer ziemlich pessimistisch lauten und dann ziemlich kulturkritisch werden. Und dann sagen die Leute immer, na schön, nehmen wir mal an, Sie haben recht, was machen wir denn stattdessen? Und auf diese Frage bin ich notorisch, habe ich notorische Probleme, weil ich glaube, man kann nicht einfach eine politische oder eine ökonomische Reform dagegen setzen und dann wird alles gut. Das geht schon deshalb nicht, weil meine Diagnose ja eigentlich lautet, Beschleunigung als ein ganz spezifisches Temporalprogramm liegt, ist der Moderne eingeschrieben, kulturell und strukturell. Man kann also nicht einfach eine kleine Reform machen und dann bleibt alles, wie es ist, bloß langsamer, bloß hält man es an. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche eine interessante Diskussion gehabt mit einem Thüringer Wirtschaftsminister, der meinte, ja, er findet, dass meine Diagnose völlig richtig sei, sozusagen diese totale Erschütterung, die Dynamisierung der sozialen Verhältnisse macht Leute teilweise krank. Also brauchen wir Wachstum ohne Beschleunigung. Ich glaube, das ist genau das, was nicht geht. Diese Elemente hängen so eng zusammen, dass es ganz schwierig ist zu sagen, was wir dagegen setzen wollen. Gut, also Schritt 1. Warum Zeitnormen? Ich glaube, es ist wichtig, wenn man über Zeit nachdenkt, die Zeitlichkeit unserer Erfahrung, aber auch Planung und Gestaltung und auch die Zeitstrukturen der Gesellschaft, dazu sehen, dass uns das Zeit einen ganz seltsamen Doppelcharakter hat, der sich direkt in unserer Erfahrung niederschlägt. Weil wir nämlich eigentlich Zeit als etwas erfahren, was schlichtweg gegeben ist, eigentlich wie ein Naturding, ja, in solider Faktizität vor uns steht. Das sieht man daran, dass wenn Menschen, übrigens ist interessant, machen Sie den Test, wenn Sie nach Hause kommen, fragen Sie Menschen, wie es Ihnen geht. Da bin ich ziemlich sicher, dass 9 von 10 werden Ihnen antworten, ach, eigentlich ganz gut, ist nur gerade alles so hektisch. Ich habe irgendwie ein Problem mit der Zeit. In aller Regel schreibt man sich das Problem selber zu. Ich habe es mir irgendwie falsch eingeteilt. Ich habe mir zu viel aufgeladen. Übrigens noch eine kleine alltagspraktische Beobachtung. Menschen sagen, das ist ganz seltsam. Also wirklich 9 von 10, ich würde fast sagen 99 von 100, werden Ihnen sagen, ist alles gerade ein bisschen hektisch im Moment. Mein Vorschlag ist, streichen Sie einfach das im Moment. Ja, es wird nicht besser. Also das ist ein Grundzug der Gesellschaft. Und die These ist jetzt eben, obwohl uns Zeit wie ein Naturding erscheint, die ist einfach da draußen und wir können sie besser oder schlechter bewirtschaften. Da gibt es dann auch Zeitratgeber und Zeitmanagementbücher, die sagen, nutzt diesen Naturstoff anders. Oder besser, da ist es wichtig zu sehen, dass Zeit eben nicht einfach ein Naturding ist. Da gibt es viele interessante soziologische Studien dazu, zum Beispiel das Buch von Norbert Elias über die Zeit ist da schon sehr instruktiv, der sagt, die Zeit ist nicht schlechthin gegeben, Zeit ist sozusagen ist sozial konstruiert in fast allen Hinsichten, besonders aber im Hinblick darauf, welche Bedeutung zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, dass überhaupt wir die Zeit in diesen 3 Kategorien wahrnehmen, ist schon Kultur- und gesellschaftsbedingt. Und dann aber ganz besonders die zeitlichen Strukturen und die Rhythmen, das Tempo, mit denen wir Dinge tun, die Probleme, die wir bei der Synchronisation von Ereignissen und Handlungen haben. Alle diese Momente von Zeitlichkeit sind sozial konstruiert, das gerät uns aber in der Regel als solches nicht in den Blick und deshalb lohnt es sich natürlich besonders für kritische Zeitdiagnosen in dem Sinne von kritischen Gesellschaftsdiagnosen auf die Zeitstrukturen zu blicken. Eigentlich, ich würde sagen, Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist wirklich sehr häufig Alltagserfahrungen. Ja? Wie fühlen sich Subjekte? Also mein neues Thema soll lauten eine Soziologie der Weltbeziehung. Und es geht mir wirklich um die Frage, wie sind Subjekte in die Welt gestellt? Wie erfahren wir unser Leben in Bezug auf das, was da draußen ist als Welt? Also zunächst mal ganz phänomennah konstruiert. Und da fällt auf, wenn man unsere Kultur beobachtet, dass es das eine ist alltagsnah, das andere ist soziologisch, zwei Paradoxien gibt. Zunächst mal auf der mikrosoziologischen Ebene, bei den Subjekten, auf der Subjektebene, ein interessanter Gegensatz, den ich glaube, die allermeisten von Ihnen in Ihrem eigenen Leben werden beobachten können. Dass wir nämlich auf der einen Seite die Erfahrung nahezu maximaler Freiheit machen. Das sagen einem manchmal auch junge Leute in Schüler oder Studenten, die sagen, naja, eigentlich ist das Problem nicht, dass mich irgendjemand zwingt, links oder rechts, katholisch oder protestantisch, schwul oder hetero oder sonst etwas zu sein, sondern dass es alles egal ist. Dass die Gesellschaft sagt, ach, sei doch wie du willst, mir ist es egal. Menschen erfahren sich in dieser Gesellschaft auch als frei in vielerlei Hinsicht. Wir können tun, was wir wollen, uns kleiden, wie wir wollen, Hobbys verfolgen, wie wir wollen, glauben, was wir wollen, Lebensformen finden oder verwerfen, wie wir wollen, hunderte von Fernsehprogrammen und Hobbys verfolgen, wie wir wollen. Also ziemlich große Formen oder Momente der Freiheit. Das Sanktionspotenzial der Gesellschaft, das sich auf ethische Handlungsnormen bezieht, ist relativ gering oder ist nicht nur relativ gering, ist bemerkenswert gering. Auf der anderen Seite ist die Alltagserfahrung der Subjekte dem aber ganz und gar entgegengesetzt, dass sie sich nämlich dauernd unter Druck fühlen. Das können wir mithilfe sozialpsychologischer Erhebungsmethoden sehr gut feststellen, dass Menschen wirklich das Gefühl haben, sie stehen unter Dauerstress, unter Dauerdruck. Aber es geht mir nicht nur um das Gefühl sozusagen, dass es zu viel ist, sondern auch um das Gefühl der Heteronomie, dass wir fremdbestimmt sind, dass wir permanent Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Eine klassische Aussage, die man immer wieder und wieder findet in zeitsoziologischen Studien, die nicht nur auf die Quantität, sondern auch die Zeiterfahrung achten oder da Menschen dazu interviewen, die sagen dann immer, eigentlich habe ich nie Zeit für das, was ich wirklich tun will. Ich komme überhaupt nicht mehr dazu. Einer meiner Lieblingssprüche, immer wieder zitiert von Ölen von Horvath, lautet, eigentlich bin ich ganz anders. Nur komme ich so selten dazu. Also eine Grunderfahrung von Subjekten in dieser Gesellschaft ist sozusagen, dass sie unter Dauerstress stehen. Ich finde, man könnte das sozusagen operationalisieren, wenn man will. Soziologen müssen ja ständig empirische Belege haben. Also meine These dazu ist, leider habe ich das noch nie verfolgt, dass es vermutlich keine andere Kultur in der Welt gibt, jenseits der westlich modernen, in der Subjekte das, was sie gerade tun, so hartnäckig und persistent in der Rhetorik des Müssens rechtfertigen. Also 9 von 10 Stunden des Tages sagen sie, ich muss jetzt dringend, ja, ich muss jetzt die Steuererklärung machen, das ist der Klassiker, ja. Aber es gibt noch jede Menge andere Dinge, die wir immer glauben, dass wir sie tun müssen. Ich muss bis morgen die Essays korrigiert haben oder die Essays geschrieben haben in unserer Alltagswelt, das Gutachten geschrieben haben, den Antrag fertig haben. Ich muss dringend mal was für meine Kleidung tun. Ich muss endlich mal meinen E-Mail-Account aufräumen. Ich muss unbedingt mal wieder meine Eltern im Altersheim besuchen oder meine Kinder zum Kindergarten bringen oder sonst etwas tun. Menschen haben wirklich das Gefühl, so nach allem, was wir über sie sagen können, dass sie das, was sie tun, egal was es gerade ist, in 9 von 10 Fällen eben tun müssen. Kommen wir darauf später noch einmal zurück. Übrigens, ganz ähnlich ist es auch in der Politik. Auch da fällt einem eigentlich der gleiche Widerspruch auf, dass wir natürlich einerseits massive, also aufgrund der demokratischen Verfassung, fast alles politisch tun können, was wir als Kollektivakteure wollen. Und dass wir ja auch die Ressourcen und die Instrumente dazu zur Verfügung haben. Und dass dennoch die Rhetorik, die politische Rhetorik, darüber gibt es ja genügend Berichte, eine zur Tina-Rhetorik geworden ist, ja, oder Tina. There is no alternative nach Margaret Thatcher. Das führt dann zum Basta-Kanzler Schröder und ähnliches jetzt auch im Zuge zum Beispiel der Euro-Krise. Innerhalb einer einzigen Nacht werden massive Änderungen im politischen, ökonomischen, finanziellen Sektor getätigt mit dem Argument, es gibt keine Alternative. Wir müssen das jetzt tun. Ne? Oder auch in der Idee, es gibt keine Alternative zum Wirtschaftswachstum oder so. Das heißt, auf der einen Seite gigantische Freiheits- und Gestaltungsspielräume, auf der anderen Seite aber das Gefühl, dass da massive Zwänge operieren. Und die Frage ist, wie gehen die beiden zusammen? Und in der wenn man nicht die Mikroebene wählt, sondern sozusagen eine makrotheoretische soziologische Betrachtungsebene, dann ist es, da fällt einem ein ähnlicher Gegensatz auf, der von den Klassikern der Soziologie thematisiert wurde. Wenn Sie Simmel oder Dürkheim oder so heranziehen, die sagen immer, das Wunder, dass die Soziologie oder das die Seltsamkeit, welche die Soziologie behandeln muss, ist die Gleichzeitigkeit von einerseits immer größerer Individualisierung. Ja, also Menschen werden heterogen, sie werden eben nicht mehr, sie folgen nicht mehr einfach kollektiven Zwängen, Traditionen, Normen oder Vorgaben. Also auf der einen Seite größere Individualisierung, Freisetzung aus Handlungszwängen und kollektiven Handlungsmustern. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig zunehmende Vergesellschaftung, wie das oft zum Beispiel bei Simmel und Dürkheim dann heißt. Aber das bedeutet eben auch, dass der gesellschaftliche Regulationsbedarf massiv gestiegen ist, weil die wechselseitige Abhängigkeit der Individuen voneinander ja immer mehr angestiegen ist. Keine andere Gesellschaft kennt eine derartige Abhängigkeit aller unserer Handlungen von anderen Subjekten und Menschen. Bei allem, was wir tun, hängen wir davon ab, dass ganz viele andere Menschen rechtzeitig das Richtige auch tun. Ja? Sonst würde nichts funktionieren, nicht der Beamer und nicht der Ton und nicht das Radio. Wir würden aber auch verhungern und gar nichts würde mehr funktionieren. Also sprich, die Abhängigkeitsketten haben sich gigantisch verlängert. Wir hängen ab von hunderten Akteuren und tausenden Prozessen oder von mir aus tausenden und zehntausenden, die fast über die ganze Welt gestreut sind. Das heißt, eigentlich ist der gesellschaftliche Synchronisations-, Koordinations-, Regulationsbedarf gewaltig gestiegen. Und die Ausgangsfrage der Soziologie ist, wie kann denn das sein? Freisetzung der Individuen, ne? Die Ermöglichung immer größerer Handlungsspielräume, wenn gleichzeitig der Regulations-, Koordinations- und Synchronisationsbedarf gewaltig anwächst. Und ich finde, die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Zum ganz wesentlichen Teil zu einer ganz, in ganz wesentlichen Hinsichten werden moderne Gesellschaften gesteuert, normativ sozusagen koordiniert oder integriert und regulativ gesteuert über Zeitnormen. Zeitnormen, Zeitfristen und insbesondere natürlich über Beschleunigungszwänge, von denen ich im Übrigen glaube, ich sage gleich später nochmal was dazu, dass die natürlich auch über Wettbewerbszwänge erzeugt werden. Aber dass gesellschaftliche Prozesse zur richtigen Zeit ineinandergreifen, hängt davon ab, dass wir überall ganz starre, zunächst Zeitpläne entwickelt haben, Stundenpläne, Fahrpläne, Wochenpläne, Lebenspläne, Ausbildungspläne und so weiter. Und heute eigentlich ändert sich das ein bisschen. Wir gehen weg von den starren Zeitplänen hin zu einer Steuerung über Fristen und Deadlines. Bis dann und dann müssen Dinge gemacht sein. Und bis dann und dann wird immer knapper kalkuliert. Das ist sozusagen die Logik der Beschleunigung. Aber das erklärt jetzt einerseits, wieso wir uns dauernd unter Druck fühlen, obwohl wir einen minimal restriktiven ethischen Code haben. Das heißt, Zeitnormen erscheinen eben nicht als ethische Normen. Sie erscheinen uns nicht wie ein kirchliches Gebot, am Sonntag darfst du nicht arbeiten oder am Sonntag musst du arbeiten. Ich meine, machen Sie den Selbsttest. Wenn es irgendeinen Teil in Ihrem Arbeitsvertrag oder Ausbildungsvertrag oder sonst etwas gäbe, der sagt, Sie müssen auch am Sonntag arbeiten, dann würden Sie sofort Sturm laufen. Das wäre ein Politikum, das würden wir uns nicht machen lassen. Oder Sie müssen auch um 24 Uhr nochmal Ihre E-Mail checken oder so. Aber so läuft es eben nicht. Es gibt niemand, der das von Ihnen verlangt. Es sind die Fristen und die Deadlines, die Sie dazu bringen, es trotzdem zu tun. Aus ganz freien Stücken. Also Zeitnormen sind nicht ethisch rückgebunden. Das heißt, diese Zeitnormen wirken als stumme Gewalt auf die Individuen ein. Die Zeit im Moment ist das regulierende Prinzip, das uns dazu bringt, Dinge zu tun, die notwendig sind, sagen wir mal, um den Regulations-, Koordinations- und Synchronisationsbedarf zu decken. Sie sind aber auch verantwortlich dafür, dass Menschen das Gefühl haben, ich muss, obwohl uns niemand anscheinend zu irgendetwas zwingt. Sie sind auf diese Weise dem Rechtfertigungsdruck und dem politischen und ethischen Rechtfertigungsdruck entzogen. Und ich finde, das sollten sie nicht sein. Wir brauchen eine Auseinandersetzung, eine politische geradezu Diskussion darüber. Das Problem ist nur, dass ich glaube, Politik alleine kann das Problem auch nicht lösen, weil die Beschleunigungslogik, die Steigerungslogik der Gesellschaft durch und durch eingeschrieben ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist der entscheidende Punkt, auf den es mir im Moment ankommt, ist zu sagen, Zeitnormen etablieren sich hinter dem Rücken der Akteure. Sie werden nicht formuliert. Es gibt überhaupt keinen Moment in der modernen Gesellschaft, an dem irgendjemand gesagt hat, lass uns mal beschleunigen, ja. Lass uns mal Zeit verknappen. Ja. Das ist etwas, was sich sozusagen hinter dem Rücken der Akteure entwickelt hat. Und meine These ist jetzt eben, dass die Änderung der Zeitverhältnisse, die Zeitnormen, die auf uns einwirken, erstens wichtiger geworden ist im Hinblick auf Lebensführung und gesellschaftliche Gestaltung. Und zweitens, dass ja auch die Verständigungsverhältnisse, auf die es zum Beispiel Habermas ankommt, die Kommunikationsverhältnisse natürlich massiv beeinflussen. Das ist nicht das Thema, auf das ich heute Abend hier länger eingehen will, jedenfalls nicht im Vortrag. Aber die Idee, dass zum Beispiel Demokratie ein zeitintensiver Prozess ist und je pluralistischer die Gesellschaft ist, umso zeitaufwendiger wird sie. Die Formulierung von Positionen und Argumenten und das deliberative Abwägen guter Argumente ist extrem zeitintensiv. Und ich glaube, dass diese Zeit im politisch-öffentlichen Prozess nicht mehr zur Verfügung steht, was dazu führt, dass man Wahlen heute eher über Bilder und einfache Botschaften denn über gute Argumente gewinnt. Also, Abschlusspunkt des ersten Punktes. Eine Kritik der Zeitverhältnisse ist aus soziologisch-analytischen Interessen interessant, aber auch aus gesellschaftsdiagnostischen oder kritisch-theoretischen Perspektiven. Gut, und meine These ist, dass die Beschleunigung das Grundphänomen der Veränderung der Zeitstrukturen ist. Da habe ich früher viel mehr Widerstand geerntet als heute, weil nämlich am Anfang alle möglichen Soziologen gesagt haben, das kannst du nicht machen, du kannst nicht ein einziges Prinzip in den Mittelpunkt stellen. Ja, Temporalität ist immer vielgestaltig, Multitemporalität ist das Entscheidende. Es gibt Beschleunigungs- und Verlangsamungstendenzen und Überlagerungen und was weiß ich noch alles. Und dann habe ich immer gesagt, das ist komplett langweilig, das will niemand von mir hören. Ich kann doch nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie 10 Jahre über Zeit geforscht und das Ergebnis ist, es gibt allerhand Handprozesse. Es gibt Dinge, die gehen schneller, es gibt Prozesse, die gehen langsamer. Nichtsdestotrotz liegen da methodische Probleme, die ich jetzt abkürze. Meine These lautet, dass die Beschleunigungsprozesse, die Beschleunigung als Veränderungstendenz oder als verändernde Kraft alle anderen überwiegt. Ja, natürlich gibt es Gegenprozesse. Es gibt Menschen, die gezielt langsam machen, Slow Food oder so etwas. Und es gibt Prozesse, die lassen sich überhaupt nicht beschleunigen. Ja? Also das fängt schon mit einer Grippe an oder mit einer Schwangerschaft oder so. Und es gibt sogar Sachen, die gehen langsamer, weil alles schnell gehen soll. Der Verkehrsstau zum Beispiel, als interessantes Beispiel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man zeigen kann, dass alle diese Dinge, die entgegenstehen, entweder residual sind, also die lassen sich nicht beschleunigen oder sind noch nicht beschleunigt, oder sie sind Reaktionen auf Beschleunigungstendenzen. Aber es gibt keine systematisch einwirkende gesellschaftliche Kraft, die der Beschleunigungslogik entgegengesetzt wäre. Etwas anderes ist es, um das nochmal, weil den rasenden Stillstand habe ich heute gar nicht vielleicht nicht ausgiebig genug behandelt, aber der entscheidende Punkt dabei ist, dass Menschen das Gefühl haben, übrigens das begleitet die Moderne, also ich glaube, dass diese Beschleunigungslogik möglicherweise geologische und sogar geologische Ursachen hat. Man kann solche Beschleunigungstendenzen auch schon vor der modernen Gesellschaft erkennen. Aber als soziallogisches Reproduktionsprinzip tritt es erst im 18. Jahrhundert etwa auf, seit der Zeit, die Reinhard Koselleck Sattelzeit nennt. Seit dort ist es nämlich so, dass Gesellschaften sich nur dynamisch oder die moderne kapitalistische Gesellschaft sich nur dynamisch stabilisieren kann. Das heißt, sie muss beschleunigen, sie muss wachsen, sie braucht Innovation und Veränderung, damit sie bestehen bleiben kann. Und ich glaube, das Interessante ist jetzt, im 18. Jahrhundert ist es noch so, dass diese Beschleunigung, Wachstum, Innovation mit der Fortschrittsidee gekoppelt waren. Die Idee ist Veränderung. Wir brechen das Alte auf und schaffen etwas Besseres, Neues. Also Beschleunigung, Wachstum hatte da einen Bewegungsindex, wie Koselleck es auch beschreibt. Die Idee ist, dass Geschichte sich in Bewegung setzt oder in Bewegung ist und dann auf besseres Ziel zustrebt. Das Problem ist, dass der Umbau der gesellschaftlichen Ordnung so war, dass wir Wachstum und Beschleunigung und Innovation heute brauchen, um den Status quo zu erhalten. Das ist ein gigantischer Unterschied zwischen dem 21. und dem 18. Jahrhundert. Wir brauchen heute ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz, jedenfalls glaubt das die Regierung und hat ein entsprechendes verabschiedet, nicht in der Idee, dass dadurch irgendetwas besser wird, dass wir irgendwo hingehen, wo wir noch nie waren, sondern mit dem Argument, dass wir sonst zusammenbrechen. Das ist rasender Stillstand nach meiner Meinung. Das ist sozusagen, das liegt meinem Verwendung des Begriffes im Kern zugrunde, dass wir jetzt das Gefühl haben, sozusagen, die Dinge müssen immer schneller werden, immer noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch mehr Energien in die Innovationstätigkeit. Wir müssen noch mehr in Bildung investieren. Ja? Wir müssen noch mehr Anstrengungen unternehmen, damit wir wieder wachsen und so weiter und so fort. Schlägt sich direkt auf das Bewusstsein der Individuen durch. Die sagen uns als Soziologen, ich habe das Gefühl, ich muss jedes Jahr ein bisschen schneller rennen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nicht um irgendwo hinzukommen, sondern um meinen Platz zu halten. Also, dass diese Gesellschaft sich sowohl in der Kollektivordnung als auch die Individuen im Einzelnen ihren Platz nur halten können, indem sie wachsen, beschleunigen, innovieren. Das ist das, was die Erfahrung eines rasenden Stillstandes nahelegt. Ja, immer schneller und doch auf der Stelle treten. Bleibt alles anders, heißt eine Platte von Herbert Grönemeyer, die das schon zum Punkt gemacht hat, auf den Punkt gebracht hat. Gut, wie bin ich jetzt hier hingeraten? Also ich wollte den Beschleunigungsbegriff, genau, ich wollte sagen, bei der Analyse der Zeitnormen glaube ich, dass Beschleunigung der zentrale Begriff ist und das Kernelement. Und die habe ich aufgefaltet in drei verschiedene Beschleunigungsprozesse. Es beschleunigt sich nicht alles in der Gesellschaft und es beschleunigt sich auch nicht alles gleichermaßen, sondern wir können drei verschiedene Arenen von Beschleunigung unterscheiden. Das eine sind technische Beschleunigungsprozesse, das ist leicht nachvollziehbar. Das sind Beschleunigungen des Transports. Wir gehen nicht mehr zu Fuß oder reiten auf dem Esel, sondern wir können nicht wirklich mit der Rakete fliegen, obwohl einige das vielleicht bald können, aber wir können wenigstens das Flugzeug nehmen und so weiter. Wir haben die Kommunikation massiv beschleunigt. Wir schicken keine Brieftauben mehr, sondern benutzen das Internet, was sozusagen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Utopie ist, eine raumlose Allgegenwart fast erzeugt hat. Natürlich auch mobile Kommunikation, was bedeutet, mit Hilfe von iPhone und Blackberries und so etwas, haben wir fast das gesamte Weltwissen und fast alle potenziellen Kooperationspartnern an jedem Punkt der Welt zugänglich. Das ist einerseits eine banale Wahrheit, wissen wir alle, aber ich glaube, in den Konsequenzen für Gesellschaft und für individuelles Leben ist noch völlig unüberblickt. Und zum Dritten aber ist technische Beschleunigung, und das ist oft, vergisst man oft, wenn man darüber nachdenkt, natürlich auch die massive Beschleunigung der Produktion von Gütern und zum Teil auch von Dienstleistungen. Sowohl die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert als auch die digitale Revolution in unserer Zeit sind gar nicht so revolutionär, weil man danach andere Dinge gemacht hätte. Sie sind revolutionär, weil man die Vorgänge wahnsinnig beschleunigt hat. Ja, also die mechanischen Webstühle oder so etwas oder später die Webmaschine, die haben immer noch Pullover hergestellt, aber gigantisch viel schneller. Und ein Kopiergerät vervielfältigt auch Bücher, aber es geht eben viel, viel schneller, als wenn ich das Ding abschreiben muss. Und heute load ich es down, da geht es nochmal schneller. Also es ist nicht so, dass mit den Technologien nicht auch Veränderungen einhergehen, aber technische Beschleunigung bedeutet auch gewaltige Beschleunigung der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Dann gibt es aber eine Reihe von Prozessen, die eben auch gemeint sind, wenn ich von der Beschleunigung der Gesellschaft rede oder wenn viele Beobachter, das fängt schon mit Goethe an, wenn er vom veloziferischen Charakter seiner Zeit spricht, von wo er Velocitas, die Geschwindigkeit, mit Luzifer, dem Teufel, zusammenbringt, da meint er gar nicht so sehr die technische Beschleunigung, wenngleich er auch dafür einen Sinn hat, sondern er meint die permanente Veränderung von Zuständen, von Praktiken, von Assoziationsmustern, die Dynamisierung der sozialen Verhältnisse. Das kann man mit Hermann Lübbe Gegenwartsschrumpfung nennen. Die Stabilitätszeiträume, in denen wir wissen, wie die Welt ist, sozusagen, die werden immer kürzer. Wir können solche Gegenwartsschrumpfungen zum Beispiel empirisch messen bei Arbeitsstellen. Man arbeitet nicht mehr einfach bei Renault, man wurde da ausgebildet und kann dann davon ausgehen, dass man da auch in Rente geht, sondern der durchschnittlich akademisch gebildete Amerikaner wechselt mehr als 11-mal seine Arbeitsstelle. Das ist ein Moment von Gegenwartsschrumpfung. Ähnliches ist, wenn zum Beispiel Umzugsraten sich erhöhen oder Scheidungsraten oder Assoziationsmuster aller Art. Aber es gilt auch für alle möglichen Praktiken, zum Beispiel von Studiengängen. Also die durchschnittliche Haltbarkeit von Studiengängen scheint derzeit rapide abzunehmen. Und Ähnliches gilt aber auch für solche Praktiken, zum Beispiel für so Fragen, wie funktioniert PowerPoint? Da können Sie übrigens Entfremdungserfahrungen sondergleichen machen. Ich glaube, wie benutze ich meine Fotokamera oder mein Radiogerät? Ich meine, ich finde das hochinteressant, weil wir werden dadurch sozusagen in unseren kulturellen Fähigkeiten neuerdings eher eingeschränkt als gestärkt. Weil die Instrumente werden immer besser, die können immer mehr. Aber wir kommen nicht hinterher, die Dinge immer wieder zu erlernen und anzuverwandeln. Ich finde, dafür gibt es einen guten Test. Vor 20 Jahren wusste so gut wie jeder hier im Raum, falls Sie damals schon alt genug waren, wie man eine Radiosendung aufnimmt. Ne? Kassette rein, zwei Knöpfe gedrückt und das Ding ist aufgenommen. Heute ist die Technik gigantisch vorangeschritten. Trotzdem wissen 3/4 der Menschen im Raum hier nicht mehr, wie das geht. Ja, weil die Technik ist zwar ganz toll und kann es, aber leider können wir es nicht mehr. Und ganz ähnliche Erfahrungen machen Sie mit Ihrer Fotokamera oder so. Mit der alten Spiegelreflex konnten Sie alles ganz toll machen, weil die haben Sie sich anverwandelt. Nach 5 Jahren... wussten Sie Bescheid, jetzt kriegen Sie alle 2 Jahre eine neue Digicam, aber, und die kann noch viel mehr, aber Sie haben sie sich nie anverwandelt. Das sind alles Momente von Gegenwartsschrumpfung, die Stabilitätszeiträume sind zu kurz geworden, als dass man noch aus Erfahrungen Erwartungen ableiten könnte. Und dann gibt es ein drittes Phänomen, das ist paradox im Hinblick auf die technische Beschleunigung, nämlich Menschen versuchen, ihr Lebenstempo zu beschleunigen. Sie versuchen es nicht nur, sie schaffen es auch, das kann man definieren, als die Steigerung der Anzahl von Erwartungs- und Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit. Ja, klingt technisch, aber ist ganz einfach. Also wir versuchen mehr Dinge zu tun und zu erleben in einem Tag. Ja? Mehr unterzubringen oder in einem Sommer oder in einem Leben. Mehr tun, das kann man tun, indem man schneller handelt. Fast Food zum Beispiel oder Speed Dating oder... Ja, das ist wirklich interessant. Wir arbeiten ununterbrochen an solchen Sachen. Ich habe zum Beispiel gelesen, ich habe vergessen, wie das heißt, Speed Investment oder so hieß es, wo Menschen Zeit hatten, in 10 Minuten eine Investorengruppe von ihrer Idee zu überzeugen, dass die dann sollten in sie investieren. Und das funktionierte nach der Logik von Speed Dating. 10 Minuten habe ich, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und wenn sie dann sagen, ja, das scheint mir interessant, dann machen wir ein Long Dating sozusagen, dann kann ich sie mit ein bisschen längerer Zeit überzeugen. Aber überall, in fast allen Sphären des Alltags, okay, ich meine, Finanzmärkte sind dann natürlich besonders einschlägig, aber auch in anderen Sphären sehen Sie, wir versuchen Dinge zu beschleunigen durch schneller Machen, bis hin zum Drive-Thru-Funeral oder so etwas, gibt es auch schon. Dagegen, also Beerdigungen, wo man nicht mehr aus dem Auto aussteigt, sondern nur eine Karte einwirft. Die zweite Methode ist, dass man Pausen und Leerzeiten erodiert. Wir versuchen so zu handeln, dass möglichst nichts, also zwischen, dass wir, dass sozusagen eine Aktivität immer in die andere hineingreift, was große Synchronisationsprobleme aufwirft. Also Sie nehmen die letzte S-Bahn zum Vortrag, wenn die aber nicht kommt oder ausfällt oder Sie sie verpassen, haben Sie ein großes Problem. Und das dritte ist Multitasking. Menschen in dieser Gesellschaft versuchen permanent die Zahl der Handlungsepisoden pro Zeiteinheit zu erhöhen, indem sie mehrere Dinge gleichzeitig tun. Heute, ich meine, beobachten Sie sich selber, weil früher dachte ich eigentlich auch, ich bin nur das Problem. Inzwischen glaube ich, die Welt ist schuld, das ist sehr angenehm. Also ich meine, beobachten Sie sich daraufhin, ob Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie Zeit verschwenden, wenn Sie nur S-Bahn fahren. Oder dass sie Zeit verschwenden, wenn sie nur telefonieren. Ein ganz neues Phänomen. Vor 5 Jahren noch, oder wenigstens vor 10, war Telefonieren eine Monotasking-Tätigkeit. Wenn ich telefoniere, telefoniere ich. Wer heute telefoniert, surft garantiert noch nebenher irgendwie ein bisschen im Internet. Oder wenigstens wischt er Staub oder so. Das sind lauter Versuche, die Zahl der Handlungsepisoden pro Zeiteinheit zu erhöhen, mehr Dinge getan zu kriegen. Dieser Versuch ist natürlich wiederum eine Reaktion auf das Gefühl, dass uns die Zeit davonläuft. Dass wir keine Zeit haben, dass uns der Rohstoff Zeit ausgeht. Die Zeit scheint uns auszugehen, weil die sozialen Veränderungsraten steigen. Die Welt um uns herum wird schneller, also haben wir das Gefühl, um Schritt zu halten, müssen wir beschleunigen. Deshalb ist uns Zeit knapp. Deshalb versuchen wir, mehr in einem Tag oder einem Leben oder einer Woche getan zu kriegen. Und dann fragen wir nach technischer Beschleunigung und technische Beschleunigung wiederum verändert soziale Welt und damit treibt sich dieses System selber an. Ich möchte jetzt nicht wirklich auf die Ursachen eingehen. Also die Architektonik meiner Beschleunigungstheorie sagt, es gibt mindestens 3 externe Antriebsmomente der Beschleunigungslogik. Das eine ist ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Zeit ist Geld in der Ökonomie und Geld ist notwendig knapp in einer kapitalistischen Ökonomie und deshalb ist auch Zeit notwendig knapp. Ich möchte darauf jetzt gar nicht weiter eingehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich in meinen Überlegungen seit dem Beschleunigungsbuch eigentlich ein bisschen weggehen würde davon, der kapitalistischen Wirtschaft die ausschließliche Schuld daran in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, es ist die Wettbewerbslogik per se, weil wir konkurrieren nicht nur in ökonomischer Hinsicht. Die Idee ist, dass alles, was es allokativ zu verteilen gibt, über Wettbewerb geht. Also zum Beispiel, wer darf das Land regieren? Der sich in der Parteienkonkurrenz durchsetzt. Wer darf ein wissenschaftliches Forschungsprogramm ausführen? Der sich durchsetzt in der Konkurrenz bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel. Wer kriegt die besten Lebenspartner ab? Der sich durchsetzt auf dem Markt der Beziehungen zum Beispiel. Wer hat die besten Freunde, die meisten Freunde, das höchste Sozialkapital? Die Gesellschaft hat das gesamte Allokationsproblem in wettbewerbsförmiger Organisation zu lösen versucht. Und von ein paar Ausnahmen abgesehen. Und Wettbewerb ist ein permanentes Dynamisierungsprinzip. Das führt dazu, dass man sozusagen sich seiner Position in der Welt zu keinem Zeitpunkt völlig sicher ist, sondern immer wieder in Frage stellen muss. Dann die Logik der Arbeitsteilung bzw. der funktionalen Differenzierung. Die Ausdifferenzierung der Sphären ist selber ein wesentliches Antriebsmoment. Das kann man von Luhmann und den Systemtheoretikern lernen. Je mehr Subsysteme sich ausdifferenzieren sozusagen, zumindest für Subjekte, aber übrigens auch aus der Beobachterperspektive der Systeme selber, vermehren sich damit die Motoren der Dynamisierung in der Welt unablässig. Und das bedeutet, wir müssen immer schneller laufen, um da Schritt zu halten. Und zum Dritten, glaube ich, gibt es auch ein kulturelles Moment. Subjekte in der Gesellschaft sind nicht einfach nur die Opfer von Beschleunigungszwängen, sondern Dynamisierungserfahrungen sind eng verknüpft mit Freiheitserfahrungen, Autonomiegewinnen in der Moderne. Ohne eine Dynamisierung der Sozialordnung, ohne die Überwindung des Ständischen und Stehenden und Langfristigen hätten wir nicht diese Individualisierungs- und Autonomiegewinne, die wir in der modernen Gesellschaft ja auch genießen. Und es hängen an Beschleunigungserfahrungen auch wesentliche Glückserfahrungen. Und insbesondere glaube ich, dass die Idee, mehr vom Leben zu haben, wenn wir schneller machen, geradezu zu einem funktionalen Äquivalent für die Idee des ewigen Lebens geworden ist. Das funktioniert über die Logik, zu sagen, ich kann die Qualität eines Lebens an der Reichhaltigkeit an Erfahrungen und Erlebnissen messen. Wenn ich also schneller mache, ich sage nicht, dass diese Logik funktioniert, aber ich glaube, wir lassen uns von ihr wesentlich mitleiten. Wenn ich schneller mache, kann ich das Erlebnispensum, das Erfahrungspensum, den Ausschöpfungsgrad verdoppeln. Das sehen Sie daran, dass zum Beispiel der durchschnittliche Aufenthalt eines Touristen an seinem Ferienort von etwa 3 Wochen auf 3 Tage geschrumpft ist. Die Idee ist, wenn ich sozusagen nicht so lange hingehe, sondern noch woanders hinfahre, da kann ich mehr Welt mitnehmen. Und die Idee würde dann heißen, ich kann praktisch 2 Leben in einem haben, wenn ich doppelt so schnell mache. Ich kann Ihnen das gerne vorführen, dass wir das nicht nur als Touristen, sondern in ganz vielen anderen Zusammenhängen tun. Zum Beispiel, wenn wir versuchen, vollkommene Mutter nach deutsch-traditionaler Lesart zu sein und vollkommen berufstätig. Da muss ich im Prinzip auch 2 Leben in einem unterbringen, weil nämlich beides meine totalen Zeitressourcen beansprucht. Und die Idee ist dann, wenn ich unendlich schnell werde, kann ich ein ewiges Leben vor dem Tod haben. Geht nicht ganz auf. Diesen Punkt möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Ich habe ja gesagt, ich glaube, eine kritische Theorie, jedenfalls so wie sie mir vorschwebt, fragt danach, wie Menschen in die Welt gestellt sind, wie sie die Welt erfahren. Und ich glaube, das interessiert mich eben nicht, wie es in der Philosophie häufig gemacht wird, als eine Art von anthropologischer Grundbefindlichkeit oder Analyse, sondern in Abhängigkeit von sozialen Verhältnissen und Veränderungen. Ich glaube, Weltbeziehungen, Weltverhältnisse ändern sich mit den sozialen Verhältnissen und zum Beispiel mit dem Tempo des sozialen Lebens. Und nur die technische Beschleunigung verändert unsere Beziehung zum Raum. Sie scheint den Raum zum Schrumpfen zu bringen. Sie verändert unsere Sozialbeziehungen, die Art, wie wir mit anderen Menschen begegnen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir interagieren und kommunizieren. Und sie ändert massiv, ist mir persönlich ganz wichtig, die Art und Weise, wie wir mit der Dingwelt in Kontakt treten. Sie wissen, solche Diagnosen der Wegwerfgesellschaft, kommen darauf gleich nochmal zurück, die gehen darauf hinaus, dass die Art, dass wir sozusagen nur flüchtige Beziehungen zu den Dingen und Objekten, mit denen wir uns umgeben und auch mit denen wir arbeiten, haben. Gut, nun komme ich zum Entfremdungsbegriff. Mir geht schon die Zeit aus. Ein vertrautes Problem, ich darf aber noch ein bisschen. Ja. Gut. Gut, also während ich bei der Beschleunigungsgeschichte inzwischen auf langjährige Diskussionen und Forschungsarbeiten zurückblicken kann, ist es bei der Entfremdung nicht so. Da bin ich noch im Stadium des Experimentierens und des Explorierens. Da dürfen Sie mir auch gerne sagen, dass ich alles ganz falsch gemacht hätte. Die dürfen Sie natürlich auch bei der Beschleunigung, aber da habe ich größeres Zutrauen, dass ich mich rausreden kann. Bei der Entfremdung, ich suche im Moment noch nach der besten Form der Operationalisierung. Was ich nicht wirklich machen will, ist ein deutsches Laster. Ich finde, es ist ein bisschen ein deutsches Laster. Was man natürlich gerne tun kann, versuchen auch immer wieder Leute, ist zu sagen, naja, wenn du bei Entfremdung arbeitest, dann musst du erstmal, was weiß ich, in der Gnosis anfangen oder mindestens bei Hegel und dann bei Marx und dann komme ich da nie wieder raus. Und das will ich irgendwie vermeiden. Also ich möchte nicht die gesamte Geschichte und auch die juristischen Konzeptionen sozusagen von Entfremdung durchgehen, weil es geht mir nicht um ein philosophisches Konzept. Da haben Richard Schacht und andere haben gezeigt, dass es völlig inkonsistent verwendet wird in der Philosophie und auch in der Soziologie, sondern es geht mir um ein Phänomen, das ich ziemlich genau vor Augen habe. Und ich glaube, also zunächst einmal, deshalb möchte ich ganz phänomennah anfangen. Und ich glaube, man kann Entfremdung natürlich zunächst mal ganz basal und einfach bestimmen als ein Prozess. Das hängt in der Endung um. Da wird etwas eigentlich nicht entfremdet, also vertraut gemacht, sondern umgekehrt. Ein Ding, ein Mensch, eine Beziehung, eine Arbeit, die Natur entfremdet sich. Sie wird mir fremd. Die Theorie, die These ist also, oder die etymologische Bedeutung gerade, oder die semantische Bedeutung, etwas, das mir vertraut oder lieb war, wird mir fremd oder äußerlich. Man kann auch sagen, das Gegenteil von Entfremdung ist die Erfahrung von etwas von Heimischkeit sozusagen oder von Daheimsein und etwas oder Zuhausesein. Etwas, was sich entfremdet oder wenn ich die Erfahrung von Entfremdung mache, da wird mir etwas äußerlich oder fremd. Und ich glaube jetzt, was da passiert ist, wenn ich sage, wenn ich Erfahrungen von Entfremdung mache, dann gelingt etwas nicht. Rahel Jegi hat dazu sehr vieles und sehr Kluges geschrieben und ich bin in ganz vielerlei Hinsicht auch mit ihr einverstanden, mit ein paar Dingen nicht, aber mit den meisten schon. Entfremdung ist das, wo Weltbeziehung misslingt, wo die Beziehung zu entweder Menschen oder Objekten oder Arbeit oder Dingen nicht gelingt und ich würde sagen, wo Anverwandlung misslingt. Menschen versuchen, ich weiß nicht, ob das anthropologisch ist, jedenfalls in dieser Gesellschaft, sich Dinge anzuverwandeln, Dinge zu meinem Ding zu machen. So reden wir auch, das ist mein Ding. Und wir machen das in der Regel übrigens über Entscheidungen. Ich entscheide mich für einen Studiengang, bedeutet, ich verwandle mir den an. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Soziologen oder sonst etwas. Das ist mein Studium. Aber auch, wenn Sie sich eine DVD auswählen aus dem Sortiment von Tausenden von DVDs und sagen, die will ich jetzt gucken, ist die Entscheidung, das zu kaufen, ein Moment der Anverwandlung. Sie machen es zu Ihrem. Sie eignen sich diesen Ausschnitt der Welt an. Und Entfremdung entsteht, wenn Sie Entscheidungen treffen zwischen Optionen, die Ihnen äußerlich oder fremd bleiben. Ja, wenn der Anverwandlungs- oder Aneignungsprozess misslingt. Jetzt kommt sozusagen schon meine Lösung. Was ist nicht Entfremdung? Ich glaube, Resonanz will ich als Gegenbegriff einführen. Also ich brauche etwas, was gegen Entfremdung steht, was nicht die Natur des Menschen ist oder die wahren Bedürfnisse, weil wir wissen, dass es nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, dass es geht ohne solchen essentialistischen, substantialistischen oder ontologischen Momente, indem man sagt, nicht entfremdet, also eine Weltbeziehung, eine Welterfahrung, die nicht entfremdet ist, ist eine Erfahrung von Resonanz. Das ist die Idee, dass ich mich dort zu Hause fühle, dass ich mich mit diesem Ding, mit diesen Menschen, mit diesen Gegenständen in dieser Arbeit mit mir selbst übereinstimme, könnten Sie sagen, in Anschluss an Hegel. Aber ich glaube, dass wir Resonanzerfahrungen machen, dass da Dinge antworten. Gut, ich komme ganz am Schluss in einer oder zwei Minuten nochmal darauf zurück. Ich möchte jetzt aber Entfremdung erst einmal bezeichnen als eine Situation, in der wir aus freien Stücken etwas tun, was wir nicht wirklich wollen. Und Sie können auch sagen, dass wir etwas wollen, was wir nicht wirklich wollen. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Probleme. Das größte Problem liegt in dem Wort wirklich. Das Phänomen, von dem ich gesagt habe, es steht mir vor Augen, ist ehrlich gesagt, es sind Selbstbeobachtungen. Böse Zungen sagen, der Rosa beobachtet sowieso immer nur sich selbst, also sei es drum. Ich habe aber die Feststellung gemacht, dass es ganz hilfreich sein kann als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Überlegungen. Also, ich mache die Erfahrung gelegentlich, zum Beispiel auf der Fahrt hier nach Potsdam, dass ich Dinge tue aus freien Stücken. Es zwingt mich definitiv niemand, die ich irgendwie nicht wirklich tun will. Ich habe zum Beispiel Doodle Jump gespielt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, auf dem iPhone. So ein blödsinniges Computerspiel ist das. So ein Telespiel. Und man kann da irgendwie sehen, ich will es tun. Ich drücke immer wieder Replay und ich will es irgendwie nicht tun. Ich denke, meine Güte, was für eine Zeitverschwendung. Es gibt überhaupt nichts, unter dessen ich dieses Spiel rechtfertigen könnte oder wollte. Ja? Und ich finde es noch nicht mal besonders angenehm, aber nichtsdestotrotz tue ich es immer wieder. Also ich glaube, das ist eine Situation der Entfremdung. Aus freien Stücken etwas zu tun, was ich irgendwie, und das gilt es jetzt natürlich näher zu bestimmen, irgendwie nicht wirklich will. Was ich also eigentlich machen will, ist eine Soziologie der Entfremdung formulieren, die feststellt, welches die sozialen Bedingungen sind, unter denen Menschen Erfahrungen machen, bei denen Aneignungs- oder Anverwandlungsprozesse misslingen. Und ich glaube jetzt, ein erster Schritt ist zu sehen, dass wir natürlich Handlungen nie, also ich meine, Menschen handeln nicht so, dass sie sozusagen aus allen möglichen Handlungen eine auswählen, sondern wir handeln immer in Kontexten und Situationen. Und der Witz ist jetzt, oder der entscheidende Punkt ist, dass Entfremdung dort entsteht, wo wir innerhalb eines gegebenen Handlungskontextes uns für bestimmte Optionen entscheiden oder für die Erweiterung von Optionen, die wir außerhalb dieses Handlungskontextes nicht wertschätzen. Das kann man zum Beispiel auch beim Fernsehzappen schön beobachten. Eine meiner ältesten Fragen, die steht glaube ich schon im Taylor-Buch, jedenfalls habe ich sie zu der Zeit, bin ich darauf gestoßen, ist, warum brauche ich viel weniger Kraft, um 60 Mal die Weiter-Zapp-Taste am Fernseher zu drücken, als ein einziges Mal die Aus-Taste zu finden? Ist irgendwie komisch. Das ist wirklich eine energetische Frage. Also Sie wissen das ganz sicher auch, ja, im Hinblick auf psychische Energien. Es ist so viel leichter, weiter zu zappen. Und eigentlich denke ich, und ich meine, ich habe gute Belege, ich weiß, also man kann dagegen einen Einwand machen. Ich glaube, ich kann den Einwand ausräumen. Aus Zeitgründen spare ich mir jetzt beides erstmal auf. Also die These ist, innerhalb dieses Kontextes ist es so viel leichter, weiter zu zappen. Ich zappe also aus freien Stücken zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten Sender. Aber ich weiß, dass in dem Moment, wo ich den Fernseher ausschalte und mich irgendeiner anderen Sache widme, ich dieses Zappen als Zeitverschwendung betrachten werde. Also innerhalb des Handlungskontextes tue ich etwas, folge ich einer Logik, die ich außerhalb dieses Handlungskontextes nicht wertschätze. Das gilt auch für die Doodle-Jump-Erfahrung, immer wieder Replay-Taste zu knüpfen für alle möglichen von Suchterfahrungen, also zum Beispiel das Chips-Essen. Ich esse, wenn diese Chips-Tüte vor mir steht, das Ding, bis es leer ist, obwohl ich weiß, dass ich in allen anderen Handlungskontexten sagen würde, bloß nicht. Und interessanterweise, da werden Sie sagen, naja, banale Suchterfahrung, dann ist eben Willensschwäche. Es ist aber auch so, dass man das auf ganz andere Kontexte übertragen kann, weil wir machen in Jena, gibt es jede Menge empirische Sozialforschung, besonders auch in Arbeitsbeziehungen. Und da sagen Ihnen natürlich die allermeisten Manager sagen, dann musste ich wieder Leute entlassen, obwohl ich es nicht wollte. Ja, das hat mich zwar keiner gezwungen. Na gut, das ist jetzt die Frage, wie Sie das müssen interpretieren. Aber nichtsdestotrotz, innerhalb eines Handlungskontextes verfolgen wir Dinge, die aus freien Stücken, jedenfalls ohne Knarre am Kopf, die wir außerhalb dieses Handlungskontextes nicht wirklich wertschätzen. Und hier als letzten Punkt habe ich aufgeschrieben, Berichte schreiben. Das kennen die allermeisten Menschen aus ihrem Arbeitsalltag. Das sagen uns, das sagen den Soziologen und anderen Forschern, immer mehr Menschen aus allen Berufssparten. 90% des Tages tue ich Dinge, die ich nicht wirklich für wertvoll halte, die ich nicht einsehe. Ärzte sagen, ja, ich würde ja gerne Arzt sein, aber ich komme gar nicht zu meinen Patienten. Ja, die Zeit, die ich mit den Patienten verbringe, schrumpft. Das Gleiche sagen Lehrer über ihre Schüler und Pfleger über ihre Klienten und so weiter. Also wir sind gefangen in Handlungskontexten sozusagen, in denen wir Dinge tun, die wir außerhalb dieser Kontexte nicht wirklich tun wollen. Und meine These ist, dass das ganz wesentlich, das kann ich jetzt nicht mehr vollständig ausführen, ich bin damit im Prinzip beim letzten Schritt, nämlich Kritik der Zeitverhältnisse. Ich glaube nun, zeigen zu können, dass solche Entfremdungserfahrungen zunehmen aufgrund von Beschleunigungserfahrungen. Die permanente Dynamisierung sozialer Verhältnisse und technischer Verhältnisse und der Weltverhältnisse hat zumindest ein großes Potenzial im Hinblick auf auf die Hervorbringung von Entfremdungserfahrungen. Das kann man in allen möglichen Dimensionen deutlich machen. Zum Beispiel die Erfahrung einer Entfremdung vom Raum, von den Raumverhältnissen. Es gibt sehr interessante Untersuchungen in der Geografie, die sagen, die Art und Weise, wie Menschen sich Räume anverwandeln, ändert sich gerade. Nämlich, man nimmt nicht mehr den Raum als Ganzes wahr, also da, wo sie aufgewachsen sind. Ich glaube, die Heimatideologie hängt ganz wesentlich daran. Da, als Kinder nehmen den Raum als Ganzes wahr, sozusagen. Alles, was es da drin gibt, paradigmatisch das Dorf, ja, da ist der Bach interessant und der Stein und der Baum und der Busch und der andere Mensch und alles, was es da gibt. Heimat bezeichnet im Prinzip einen kompletten Raum. Und wenn Sie 10-mal umgezogen sind oder nur ein paar Wochen irgendwo sind, da interessiert Sie nicht der Stein und der Baum und der Busch. Sie wollen wissen, wo ist die Wäscherei, wo ist der Taxistand, wo ist der Supermarkt und wo ist die Arbeitsstelle. Eine sehr selektive Raumwahrnehmung. Es gibt geografische Untersuchungen, die sagen, Menschen nehmen Räume heutzutage überhaupt nur noch so wahr. Ja? Nicht mehr in der Erschließung eines gesamten Raumes, sondern nur noch in der punktuellen Erschließung, eigentlich in der funktionalen Erschließung von Räumen. Und da liegt zumindest die Gefahr drin, behaupte ich, dass die Anverwandlung, die Aneignung des Raumes von Raumverhältnissen nicht mehr funktioniert. Empirische Evidenz ist übrigens auch, dass Rezeptionisten von Hotels sagen, immer häufiger haben sie das Problem oder das Phänomen, dass morgens Hotelgäste anrufen und sagen und darum bitten, dass sie darüber informiert werden, wo sie sich gerade befinden. Schon Virilio hat geschrieben, die Frage der Zukunft wird nicht mehr sein, wer bin ich, sondern wo bin ich. Ich glaube aber, und vielleicht ist das viel interessanter, dass wir eine Entfremdung sozusagen von der Zeit haben, dass wir uns auch die Zeiten unseres Lebens nicht mehr aneignen oder anverwandeln. Das ist eine These, die ich in dem Beschleunigungsbuch schon relativ ausführlich entfaltet habe, auch im Anschluss an Walter Benjamin. Episodalisierung des Lebens, sprich, das Leben zerfällt in fragmentarische Episoden. Bei Benjamin gibt es eine Unterscheidung zwischen Erfahrung und Erlebnis. Eine Erfahrung ist ein angeeignetes Erlebnis, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich habe etwas erlebt, was mich geprägt hat in meiner Identität, was Teil meiner Lebensgeschichte geworden ist. Ja, ich erinnere mich daran, weil es für das, was ich bin und tue, wichtig geworden ist. Ich kann darüber eine Geschichte erzählen. Und schon Benjamin hat gesagt, weil wir die Zahl der Erlebnisse steigern, werden wir tendenziell erfahrungsarm und wir versuchen das zu überspielen durch Souvenirs. Ja, weil der Spanienurlaub nicht mehr wirklich anverwandelt worden ist, so habe ich dann da eben dieses Dings da stehen. Und wenn ich dann dieses Dings da, also diese Figur oder so, oder von mir aus den Eiffelturm aus Paris sehe, dann erinnere ich mich wieder daran, wie das damals gerochen hat und was für ein Gefühl da in der Luft war im Frühling in Paris oder so. Ich würde jetzt über Walter Benjamin hinausgehend sagen, selbst das funktioniert nur, wenn wenigstens ein Moment von Aneignung zum Zeitpunkt des Erfahrens oder des Erlebens stattgefunden hat. Weil beim 133. Aufenthalt in irgendeiner Stadt, da kaufen Sie sich vielleicht auch noch ein Souvenir. Wenn Sie das aber 10 Jahre später in die Hand nehmen, sagt es Ihnen gar nichts. Da findet genau das nicht statt, was ich Resonanz nenne. Es resoniert nichts mehr in Ihnen, wenn Sie diese Figur, ich weiß nicht, vom Mailänder Dom oder so sehen. Und dann ist es ein reines Stehrumsel, ja, ein Ding, das da rumsteht und Sie ärgert. Also schmeißen Sie es am besten weg. Also ich glaube, selbst also die Anverwandlung über Souvenirs funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Tempo. Und danach zerfällt das Leben in tausende isolierter Fragmente, die nicht mehr zu einem Ganzen werden. Ich habe schon erwähnt, dass ich glaube, dass es zur Entfremdung von den Dingen kommt. Die Anverwandlung der Dinge, schon Simmel hat darüber geschrieben, ich nähere mich dem Ende, ja, ich weiß. Okay. Also die Anverwandlung von Dingen, zum Beispiel Socken, eigne ich mir dann an, wenn ich sie gestopft habe. Dann werden sie meine eigenen, dann ist etwas von mir in sie hineingegangen und etwas von ihnen prägt mich auch. Und wir reparieren heute fast nichts mehr. Ich meine, meinem ersten Computer, das ist mein Lieblingsbeispiel, dem habe ich einen Namen gegeben. Damals hatte ich noch keine Anverwandlungstheorie. Aber ein Ding mit Namen zu benennen, das ist schon in der Bibel deutlich sozusagen, ist ein Prozess der Aneignung, ein Versuch der Aneignung, das soll meins sein. Heute weiß ich nicht mal mehr, mit was für einem Computermodell ich gerade arbeite. Es lohnt sich nicht, kann ich Ihnen sagen, irgendwelche dieser Arbeitsgeräte sich anzueignen oder anzuverwandeln. Und ich glaube, dass mir nicht nur der Computer fremd wird, sondern auch die Programme. Die neueste PowerPoint-Version funktioniert schon wieder anders wie die letzte und es führt zu massiven Entfremdungserfahrungen im Umgang damit. Entfremdung von Mitmenschen bedeutet, wenn ich neue Arbeitskollegen habe, gehe ich gern mit denen einen trinken, aber ich will nicht mehr ihre Lebensgeschichte wissen. Ja? Also wir tun uns einen Gefallen, darauf zu verzichten, uns unsere Probleme oder Biografien zu erzählen, weil das wären Momente sozusagen tatsächlicher wechselseitiger Aneignung. Und die Entfremdung von den eigenen Handlungen kann man darin sehen, dass Menschen massiv sagen, ich komme nie zu dem, was mir wirklich wichtig ist. Da haben sie sozusagen diese generalisierte Erfahrung. Das, was mich eigentlich prägt, was mir eigentlich wichtig wäre, funktioniert nicht mehr. Natürlich weiß ich, dass diese Idee von eigentlich und wirklich philosophisch belastet und schwierig ist. Trotzdem glaube ich, dass an dem Phänomen etwas dran ist. Und wie man das genau füllt, weiß ich im Moment noch nicht. Meine Lieblingsthese ist, dass wir im Moment scheitern, massiv kulturell scheitern, weil wir kaufen statt konsumieren. Das ist ganz spannend. Ich möchte eine kritische Theorie daran aufhängen, die sogar wieder auf falsche Bedürfnisse, das Konzept falscher Bedürfnisse hervorhebt. Das Argument geht so, muss ich jetzt einfach sagen, Radio hin oder her. Also, das Argument geht so, wenn Sie sich ein Buch kaufen, das geht ganz schnell, aber anverwandelt, eigentlich zu Ihrem eigenen gemacht, konsumiert haben Sie es erst, wenn Sie es gelesen haben. Und Lesen ist verdammt aufwendig. Ja? Sie müssen dieses blöde Buch lesen, wenn es 400 Seiten hat, dauert es ganz schön lange. Und wenn Sie eine CD kaufen, haben Sie sie sich erst angeeignet, wenn Sie sie gehört haben. Noch schlimmer ist es, wenn Sie sich einen Flügel kaufen. Dieses Teil haben Sie sich erst angeeignet, eigentlich haben Sie es erst konsumiert, wenn Sie es spielen gelernt haben. Oder ein Teleskop. Und dann kann man wirklich sehen, das zeigt empirische Sozialforschung, manchmal ist die zu was Nütze. Die Kaufraten steigen, die Aneignungs- oder die Konsumraten sinken eigentlich. Menschen kaufen sich viel mehr Teleskope, aber sie gucken weniger damit. Sie kaufen sich immer mehr Flügel, aber sie spielen sie nicht. Sie kaufen sich auch super teure Küchen und gucken dann Kochprogramme, aber kochen gar nicht wirklich damit. Also, ich meine, Max Weber sagt, das Wunder des Kapitalismus ist, dass er uns dazu bringt, zu produzieren, ohne zu konsumieren, ja, also das Geld auszugeben, weil nach Weber besteht der Kapitalismus darin, oder der Motor des Kapitalismus, dass wir das Geld nicht verprassen, sondern reinvestieren. Ich glaube, heute hat er uns dazu gebracht, der Kapitalismus, dass wir die Dinge auch nicht konsumieren, sondern nur noch kaufen. Das ist genial für das System. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist eine Theorie, ein Konzept nicht entfremdeten Lebens. Bevor das nicht dasteht, ist alle Entfremdungskritik irgendwie letzten Endes vielleicht billige Kulturkritik. Und ich möchte so etwas entwickeln, ich habe es aber noch nicht. Ich glaube, das Zauberwort hier heißt eine Soziologie der Resonanz. Was sind Momente, in denen Menschen Resonanzerfahrungen machen? Das ist so etwas Ähnliches wie Anerkennungserfahrungen, Widerspiegelungs-, Wertschätzungserfahrungen. Ich glaube aber, dass es über Anerkennung hinausgeht, weil wir Resonanzerfahrungen auch in der Natur machen können, in Landschaften zum Beispiel. Und ich glaube eben, dass es nicht nur subjektive Erfahrungen sind, sondern Erfahrungen, über deren Entstehungsbedingungen Soziologen etwas aussagen können müssten. Und ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren wenigstens soweit sein werde, dazu etwas Substanzielleres zu sagen. Im Moment kann ich es nur bei diesem Ausblick belassen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Soziologe Hartmut Brosa über Beschleunigung und Entfremdung in der Moderne. Morgen senden wir den dritten Teil unserer Reihe von Vorträgen des Einstein-Forums in Potsdam. Hören Sie dann Homo Sapiens Version 2. Visionen der Androidenrobotik von Wolfgang Gessner.